Erster Gott sagt, ich sende meinen Boten. Er macht den Weg für mich frei. Der Herr kommt schnell in seinen Tempel. Der Engel des Bundes kommt auch. Das sagt Gott. Zweiter, wer kann bleiben, wenn er kommt? Er ist wie Feuer, das reinigt. Er ist wie Seife, die wäscht. Dritter, er wird sitzen und reinigen. Er reinigt, wie man Silber reinigt. Er reinigt die Leviten wie Gold und Silber. Dann können sie Gott gute Opfer bringen. Vierter, dann gefallen Gott die Opfer von Juda und Jerusalem. Es wird sein wie früher, vor langer Zeit. Fünfter, Gott sagt, ich komme, um zu richten. Ich bin ein schneller Zeuge. Ich bin gegen Zauberer und Ehebrecher. Ich bin gegen Leute, die falsch schwören. Ich bin gegen Leute, die Arbeiter betrügen. Ich bin gegen Leute, die Witwen und Waisen schaden. Ich bin gegen Leute, die Fremde schlecht behandeln. Sechster, ich, Gott, ändere mich nicht. Aber ihr, die Söhne Jakobs, habt euch nicht geändert. Siebter, seit der Zeit eurer Väter habt ihr meine Regeln nicht befolgt. Gott sagt, kehrt um zu mir. Dann kehre ich um zu euch. Aber ihr fragt, wie sollen wir umkehren? Achter, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr betrügt mich. Ihr fragt, wie betrügen wir dich? Ihr betrügt mich beim Zehnten und bei den Gaben. Neunter, ihr seid verflucht. Denn ihr betrügt mich. Euer ganzes Volk betrügt mich. Zehnter, bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus. Dann ist genug Essen in meinem Haus. Gott sagt, versucht es mit mir. Ich öffne die Fenster des Himmels. Ich gebe euch sehr viel Segen. Elfter, ich werde die Heuschrecken wegjagen. Sie sollen eure Ernte nicht zerstören. Eure Weinstöcke tragen dann viele Früchte. Das sagt Gott. Zwölfter, alle Völker werden euch glücklich nennen. Euer Land wird schön sein. Das sagt Gott. Dreizehnter, Gott sagt, ihr redet schlecht über mich. Ihr fragt, was haben wir gesagt? Vierzehnter, ihr habt gesagt, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Was haben wir davon? Wir haben seine Regeln befolgt. Wir waren traurig wegen Gott. Fünfzehnter, ihr sagt, die Stolzen sind glücklich. Sie tun Böses und es geht ihnen gut. Sie versuchen Gott und werden nicht bestraft. Sechzehnter, die Menschen, die Gott ehren, reden miteinander. Gott hört zu. Er schreibt ihre Namen auf. Er schreibt die Namen derer auf, die ihn ehren. Siebzehnter, Gott sagt, an diesem Tag gehören sie mir. Ich werde Mitleid mit ihnen haben. Wie ein Vater Mitleid mit seinem Sohn hat. Der Sohn ehrt seinen Vater. Achtzehnter, dann seht ihr den Unterschied. Ihr seht den Unterschied zwischen guten und bösen Menschen. Ihr seht den Unterschied zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun. Neunzehnter, ein Tag kommt. Er wird heiß sein wie Feuer im Ofen. Alle Stolzen und Bösen sind dann wie Stroh. Dieser Tag wird sie verbrennen. Nichts bleibt von ihnen übrig. Das sagt Gott. Zwanzigster, aber für euch, die meinen Namen ehren, geht die Sonne auf. Sie bringt Heilung. Ihr werdet herauskommen und springen. Ihr seid wie Kälber, die aus dem Stall kommen. 21. Ihr werdet die Bösen zertreten. Sie werden zu Asche unter euren Füßen. Das passiert an dem Tag, den ich mache. Das sagt Gott. 22. Denkt an das Gesetz von Mose. Mose war mein Diener. Ich gab ihm Regeln für ganz Israel am Berg Horeb. 23. Ich werde den Propheten Elia senden. Er kommt, bevor der große Tag Gottes kommt. Dieser Tag wird furchtbar sein. 24. Elia soll Väter und Söhne versöhnen. Dann komme ich nicht. Dann muss ich das Land nicht verfluchen.